Dialog 6. Im Hotel. Dialog 6. At the hotel. Guten Abend. Good evening, sir. Ich möchte ein Zimmer für das Wochenende. I'd like a room for the weekend. Einzel- oder Doppelzimmer. Single or double room. Ein Doppelzimmer mit Bad, bitte. A double room with bath, please. Leider haben wir nur ein Doppelzimmer mit Dusche frei. I'm afraid we only have a vacant double room with shower. Wie viel kostet es? How much is it? Für eine Nacht kostet es 40 Euro. For one night, it's 40 Euros. Ist der Preis inklusive Frühstück? Does the price include breakfast? Ja. Yes, it does. Ich zahle mit Karte. I pay by card. Wie heißen Sie bitte? What's your name, please? Nützliche Fragen und Ausdrücke. Wie viel kostet das Zimmer pro Person? How much is the room per person? Wie viel kostet das Zimmer pro Woche? How much is the room per week? Wie viel kostet das Zimmer mit Halbpension? How much is the room with half board? Wie viel kostet das Zimmer ohne Vollpension? How much is the room without full board? Entschuldigen Sie bitte, die Dusche funktioniert nicht. Excuse me, the shower doesn't work. Entschuldigen Sie bitte, das WC funktioniert nicht. Excuse me, the toilet doesn't work. Entschuldigen Sie bitte, die Heizung funktioniert nicht. Excuse me, the heating doesn't work.